Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wer Ulrike Fink von Wiesenau besucht, bekommt als erstes ein Glas Wasser. Es kommt weder aus einer exklusiven Quelle in den französischen Alpen noch aus einer Plastikflasche. Es kommt aus der Leitung ihrer Altbauwohnung in Berlin-Moabit. Denn mit kaum etwas hat sich Fink von Wiesenau in den letzten Jahren so intensiv beschäftigt wie mit dem Berliner Trinkwasser. Sie gehört zum Berliner Wassertisch, einem Bündnis von verschiedenen Organisationen, das über Jahre hinweg dafür gekämpft hat, dass die Berliner Wasserversorgung wieder in Bürgerhand kommt. 1999 hatte eine große Koalition aus CDU und SPD zum Zweck der öffentlichen Schuldentilgung 49,9% der Wasserbetriebe an private Anteilseigner verkauft. Berlin ist mit Sicherheit ein Musterfall dieser Privatisierungen, weil es eben die größte Teilprivatisierung innerhalb der EU war. Damals war alles in der Euphorie der Privatisierung. Private können alles besser als die öffentliche Hand. Nun ist man an einem ganz anderen Punkt angelangt, da man Erfahrungen sammeln konnte mit der Beteiligung privater Anteilseigner. Diese privaten Anteilseigner, von denen Fink von Wiesenau spricht, sind der Energiegigant RWE und das französische Unternehmen Veolia. Private-Public Partnership heißt das. Öffentlich-private Partnerschaft also. Dennoch will Fink von Wiesenau auf keinen Fall von einer echten Partnerschaft sprechen, wie es der Begriff eigentlich nahelegen würde. Denn sie ist der Ansicht, die Teilprivatisierung hatte vor allem negative Folgen für die Berliner. In der Folgezeit wurden 3 Wasserwerke geschlossen. Arbeitsplätze wurden massiv abgebaut. Auch das ist kennzeichnend. Das liegt in der Natur der Sache. Die Idee der Gewinnmaximierung verträgt sich nicht mit dem Erhalt öffentlicher Güter. Anfang 2013 kam es zu europaweiten Protesten gegen eine geplante EU-Richtlinie. Der Entwurf sah vor, dass Kommunen die Wasserversorgung öffentlich ausschreiben müssen. Arbeitsplätze sollten damit geschaffen und die Qualität gefördert werden. Kritiker befürchteten dagegen eine Privatisierungswelle, inklusive Preiserhöhungen wie in Berlin und eine schlechtere Wasserqualität. Mehr als 1,5 Millionen Menschen unterzeichneten daraufhin die Petition Right to Water. Es war die erste europaweite Bürgerinitiative. Sie hatte Erfolg. Die Europäische Kommission ruderte zurück. Doch die Beispiele EU und Berlin zeigen, wie stark private Firmen und Unternehmen mittlerweile in den Markt mit Rohstoffen drängen. Denn nach Metallen und fossilen Brennstoffen sind längst auch Böden, Wasser und Wälder in ihr Blickfeld gerückt. Ein Kampf ist entbrannt zwischen Firmen, Staaten und Bürgern um die Ressourcen unserer Erde und um die Frage, wem gehört die Natur? Wenn ich Grundeigentum habe, also wenn ich einen Garten habe und da grabe und Gold finde, dann muss ich mich erstmal fragen, ob es sich bei Gold um einen grundeigenen Bodenschatz handelt oder um einen bergfreien. Professor Isabel Feichtner ist Juristin. Sie beschäftigt sich an der Uni Frankfurt mit der Frage, wem Rohstoffe eigentlich gehören. Denn es ist nicht so, dass jeder, der einen natürlich vorkommenden Schatz oder eine Ressourcenquelle findet, diese auch behalten oder nutzen darf. In Deutschland gilt das sogar für den eigenen Garten. Das Gesetz unterscheidet hierzulande zwischen sogenannten grundeigenen und bergfreien Naturschätzen. Wenn es ein Grundeigener ist, dann ist das Eigentum umfasst von meinem Eigentum an dem Grund und Boden, an dem Garten. Dann darf ich den Rohstoff behalten. Wenn es sich aber um einen sogenannten bergfreien Rohstoff handelt, dann umfasst mein Grundeigentum nicht auch das Eigentum an dem Rohstoff. Und im Falle von Gold, da handelt es sich um einen sogenannten bergfreien. Also wenn ich das Gold irgendwie nutzen möchte, abbauen möchte, dann brauche ich nochmal zusätzlich über mein Eigentum hinaus eine Bewilligung oder eine Berechtigung. Während Quarze, Ton und Schiefer immer dem Grundbesitzer gehören, sind bergfreie Bodenschätze im wahrsten Sinne des Wortes frei. Sie gehören dem, der sie findet. Egal, ob er den Grund und Boden über dem Vorkommen besitzt oder nicht. Voraussetzung ist allerdings eine Reihe von Genehmigungen und Bewilligungen. Ohne sie darf man eigentlich nicht mal nach Gold, Silber, Öl, Braunkohle oder sogar Erdwärme suchen, ganz egal, ob es der eigene Garten ist oder nicht. Und wer diese natürlichen Schätze dann auch noch ausbuddeln, verkaufen oder nutzen will, der braucht nochmal eine extra Bewilligung. Der Staat will so sicher gehen, dass Menschen nicht wahllos und unkontrolliert Deutschlands Rohstoffe plündern. Er verwaltet sozusagen die Naturreichtümer, nicht nur gegenüber seinen Bürgern, sondern auch gegenüber anderen Staaten. Denn völkerrechtlich gilt heute, dass Staaten souverän entscheiden können, wie sie ihre Ressourcen verwerten wollen. Das heißt, dass jeder Staat oder die Regierung jedes Staates über die Rohstoffe des Staates, die sich auf dem Territorium des Staates befinden, verfügen dürfen soll. Und man kann sagen, dass das eigentlich Ausfluss eines noch grundsätzlicheren Prinzips ist, nämlich der territorialen Souveränität der Staaten. Das heißt, dass jeder Staat die Herrschaftsgewalt über das eigene Territorium hat. Staaten dürfen also über Rohstoffe und Ressourcen bestimmen, die auf ihrem Territorium liegen. Historisch gesehen ist das eine ziemliche Neuerung. Denn über Jahrhunderte bedienten sich Kolonialmächte an den Naturschätzen fremder Völker. Erst im Zuge der Dekolonisierung verabschiedeten die Vereinten Nationen 1962 eine Resolution, die festschrieb, dass Staaten über ihre Ressourcen selbst entscheiden dürfen. Sie also die Souveränität über ihr Staatsgebiet haben. Doch auch wenn Staatenlenker heute über die Rohstoffe bestimmen dürfen, die auf ihrem Territorium liegen, und auch wenn sie, wie in Deutschland, entscheiden können, wer sie abbaut und wer nicht, ihnen gehören die Schätze der Natur nicht. Im Gegenteil. Also wenn man sich diese Resolution 1803 der UN-Generalversammlung von 1962 anschaut, dann heißt es dort, dass die Völker und Nationen die ständige Souveränität über ihren natürlichen Reichtum und ihre Rohstoffe haben. Also es heißt da Völker und Nationen und nicht Regierung. Gold, Silber, Öl, Diamanten, Erdwärme, Wasser, all die Schätze der Natur gehören also uns, der Bevölkerung. Die Regierungen verwalten sie nur. Sie regeln, wer sie ausbeuten darf und wer nicht. Laut UN-Resolution immer mit dem Zweck, dass die eigene Bevölkerung von den Schätzen ihres Landes profitiert. Doch wie das am besten funktioniert, darüber tobt seit Jahrzehnten ein erbitterter Streit zwischen den Befürwortern einer Ausbeutung durch staatliche Institutionen und Verfechtern der Privatisierung. Also in den 70ern war eher die Tendenz zu sagen, Rohstoffe sollen auch durch staatliche Unternehmen ausgebeutet werden. Man soll das nicht Privaten überlassen oder vielleicht in der Form von Joint Ventures, also ausländische Investoren, die dann einen inländischen Partner haben, ein inländisches Staatsunternehmen. Davon ist man dann wieder weggekommen, weil gesagt wurde, staatliche Unternehmen sind tendenziell eher ineffizient und nicht so gut geeignet, wirklich Nutzen aus dem Rohstoffreichtum zu ziehen. Eine Privatisierungswelle erfasste daraufhin in den 80er Jahren vor allem die Länder Lateinamerikas und Afrikas. Minen, Erdölförderanlagen, Wasserrechte, alles sollte aus den Schatzkisten der Staaten in die Hände von privaten Firmen gegeben werden. Und auf einmal stritten nicht mehr nur Staaten um Rohstoffe und Ressourcen, sondern auch Unternehmen. Die Schätze der Natur sind ungleich verteilt. So besitzt etwa Chile riesige Mengen an Kupfer. Australien fördert Gold und Diamanten. Brasilien exportiert wertvolle Hölzer. Und Europa hat von allem zu wenig. Innerhalb der EU müssen 95% aller Rohstoffe importiert werden. Ohne sie würde die Wirtschaft zusammenbrechen. Europa braucht also Rohstoffe, die anderen Nationen gehören. Gleichzeitig versuchen Staaten überall auf der Welt, sich Zugänge zu wichtigen Ressourcen zu sichern. Sie schließen Handelsabkommen, verabschieden Rohstoffstrategien oder kaufen gleich ganze Landstriche auf. In der Ukraine, in Mosambik oder im Kongo sichert sich beispielsweise China große Landflächen. Ähnliche Strategien verfolgen Libyen, Saudi-Arabien oder Katar. Länder also, die mit dem Verkauf ihrer eigenen Rohstoffe, allen voran Öl, viel Geld verdient haben. Während der Hunger nach Ressourcen weltweit wächst, steigen auch die Preise. Kritiker und Globalisierungsgegner sagen, dass dies nicht nur an der gestiegenen Nachfrage liegt, sondern auch an Finanzakteuren und Spekulanten, die zunehmend im Rohstoffmarkt mitmischen. Aber so einfach ist es nicht, meint Professor Armin Reller vom Lehrstuhl für Ressourcenstrategie der Uni Augsburg. Also man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen Spekulationsgeschehen und technischen Entwicklungen, die Rohstoffe brauchen. Im Spekulationsgeschehen ist sehr viel los, Gold gehört dazu. Nur als Beispiel, es wird sicher 5-mal mehr Gold gehandelt, als physisch vorhanden ist. Die andere Sache ist aber, dass wir mehr und mehr Rohstoffe brauchen für unsere Technologien und unsere Alltagsgerätschaften. Dazu kommt, dass über die Jahrhunderte und vor allem in den letzten Jahrzehnten die guten Minen eigentlich schon geräumt sind in vielen Fällen. Vor ein paar Jahrhunderten und teilweise sogar Jahrzehnten reichten noch einfache Werkzeuge, um der Natur ihre Reichtümer zu entreißen. Um an Metalle, seltene Erden oder fossile Brennstoffe zu kommen, braucht es heute aber mehr als eine Schaufel und eine Spitzhacke. Oft können Erzvorkommen nur noch mit gigantischen Geräten geborgen werden. Und erst mit hochtechnologischen Prozessen wie Fracking kann man auch noch aus Gestein Öl und Gas pressen. Es reicht darum nicht mehr, dass ein Land und seine Bevölkerung über Ressourcen verfügen. Um die Schätze der Natur heben zu können, benötigt man heute Hightech und vor allem viel Geld, das inzwischen meist nur private Unternehmen haben bzw. auch bereit sind auszugeben. Das ist ein Riesenproblem, dass die Investitionssummen so hoch sind, dass nur wenige Unternehmen das überhaupt stemmen können. Und dementsprechend gerade in den Produzentenländern, die jetzt nicht reich sind, ich sag's mal so, das sind ja viele Staaten in Afrika, Südamerika und so weiter, dass man mit relativ wenigen Millionen natürlich die Regierungen einigermaßen positiv beeinflussen kann. Korruption, Vetternwirtschaft, Wirtschaften in die eigene Tasche. Gerade im Bereich der natürlichen Schätze blühen krumme Machenschaften. Und so setzt oft ein umgekehrter Effekt ein. Länder, die viele natürliche Ressourcen ihr eigen nennen, die die Natur reich beschenkt hat mit Gold, Edelsteinen, Öl, Land oder wertvollen Hölzern, gehören zu den ärmsten der Welt. Armin Reller spricht hier vom Ressourcenfluch. Das heißt, dass viele Produzentenländer gut Rohstoffe verkaufen können oder generieren können, dass aber die Bevölkerung eigentlich wenig davon profitiert. Die steigenden Preise haben dazu geführt, dass Konzerne und Firmen heute in immer entlegenere Winkel der Erde vorrücken. So entstehen Minen in bislang unberührter Natur, auf Bergketten und in tiefen Wäldern. Für die Anlage von gigantischen Plantagen und Minen werden Kleinbauern und Ureinwohner vertrieben. Oder man gräbt ihnen buchstäblich das Wasser ab. In Chile trocknet der kommerzielle Bergbau ganze Dörfer aus. In Kenia kämpfen Masai und Blumenzüchter um die Nutzung wichtiger Seen. Und in Tadschikistan verbraucht der Baumwollanbau das Wasser der Nachbarn. Die Kriege der Zukunft, so stellte eine Studie des US-Außenministeriums fest, werden um die Nutzung von Wasserressourcen geführt werden. Und so drängen internationale Konzerne zunehmend in den Markt mit der Ressource Wasser. Firmen wie Nestle kaufen Quellen. Börsennotierte Unternehmen drängen darauf, die kommunale Wasserversorgung zu übernehmen. Längst sind Gold, Silber, Öl oder Diamanten nicht mehr die einzigen wertvollen Schätze der Natur. Überall, wo die Nachfrage das Angebot übersteigt, ist auch ein Markt. Und so wird aus einer natürlichen Ressource, die jahrhundertelang für jeden frei verfügbar war, auf einmal ein wertvolles Gut. Bleibt die Frage, ob das immer schlecht sein muss. Können Privatisierung, Handel und der dadurch entstandene Mehrwert nicht auch zu erhöhter Wertschätzung führen und so die Natur im Bewusstsein des Menschen zu etwas Wertvollem machen? Lilli Fuhr, Referentin für Ressourcenpolitik der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung, ist da eher skeptisch. Sie beobachtet einen Trend zur Ökonomisierung der Natur. Das heißt, es werden nicht mehr nur Rohstoffe und Ressourcen wie Metalle, Öl, Weizen oder Wasser gehandelt, die ganze Natur bekommt ein Preisschild umgehängt, in der Form von Ökosystemdienstleistungen, die einen finanziellen Wert darstellen. Da geht es darum, dass Funktionen der Natur, zum Beispiel die Fähigkeit von Wäldern CO2 zu speichern, dass das bepreist wird. Da liegt es zum einen darin, dass es schon über Jahrzehnte hinweg eine Debatte dazu gibt, wie es denn endlich gelingen kann, dass wir diejenigen, die unsere Umwelt verschmutzen und dafür nicht zahlen müssen, dazu bekommen, das dafür zu zahlen. Ne? Eine Internalisierung externer Kosten. Das ist ein großer Drang und der hat doch mal einen Schub bekommen durch eine Studie unter dem Titel The Economics of Ecosystems and Biodiversity, abgekürzt TEEP, die eben auch so ein bisschen das Instrumentarium dafür gibt, wie man denn diese Ökosystemdienstleistungen überhaupt bewerten kann, in Wert setzen kann, nicht nur bepreisen, aber in Wert setzen kann. Ohne Preis ist die Natur den Unternehmen und den Staatenlenkern dieser Welt nichts wert. Das sind die Überlegungen hinter der TEEP-Studie. Für Bienen, die Blumen bestäuben, oder Wälder, die CO2 speichern, muss niemand zahlen. Darum haben Firmen auch keine Skrupel, sie zu zerstören. Herkömmlicher Umweltschutz etwa hat nur sehr bedingt dazu geführt, dass zum Beispiel die Bäume des Amazonas nicht mehr gefällt werden. Also versucht man es nun mit einem Waldschutzgesetz, das nicht mehr auf die Macht des Staates, sondern auf die Macht des Marktes vertraut. Vorher war es so, dass man als Waldbesitzer, Waldbesitzerin im Amazonas einen bestimmten Teil des Waldes auf dem Land, das man besitzt, nicht abholzen durfte. Jetzt ist das flexibilisiert worden. Es gibt eine Börse, die grüne Börse in Rio de Janeiro, und die handelt mit Waldzertifikaten. Das heißt, wenn jemand der Meinung ist, er will seinen ganzen Wald abholzen, dann muss er eben den Teil, den er eigentlich nicht abholzen dürfte, mit Zertifikaten belegen, die jemand anders erzeugen kann, der eben mehr von seinem Wald stehen lässt. Preise, Kosten, Rechnungen, Zertifikate. Unternehmer und Firmen sollen also genau da angesprochen werden, wo sie am empfindlichsten sind, beim Geldbeutel. Wie auch schon beim EU-Emissionshandel, dem Handel der Unternehmen mit Zertifikaten für verschmutzte Luft, will TTIP auch mit marktwirtschaftlichen Instrumenten Firmen dazu bringen, die Umwelt zu schützen und für die Dienstleistungen der Natur zu bezahlen. Die Frage ist nur, wie viel? Da wird von den Ökonomen so getan, als sei das gar kein Problem, da ein Preisschild dran zu hängen oder das irgendwie zu berechnen. Tatsächlich ist das aber, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Fragen wie, wie bewerten wir die Tatsache, dass Bienen unsere Obstbäume bestäuben? So, wie viel ist uns das wert? Wie berechnet das? Berechnet man das jetzt so, indem man guckt, wie viel Obst auf der Welt produziert wird und wie viel das dann in den Supermärkten wert ist? Bewertet man das, indem man 1000 Menschen befragt, wie viel ihnen das wert ist? Also es sind unglaubliche viele Methoden. Da findet ein richtiger Streit auch unter Ökonomen, Ökologen und so weiter gerade statt, wie das bewertet wird. Zur gleichen Zeit findet die Umsetzung schon längst statt. Auch Deutschland beteiligt sich mit dem Projekt Naturkapital Deutschland an TTIP. Andere Länder wie Brasilien sind schon viel weiter. Dort haben Teile der Natur schon einen Wert, der an grünen Börsen festgelegt wird. Das hat Folgen. Denn wo natürliche Ressourcen handelbar sind, gehören sie nicht mehr allen. Und so, befürchtet Umweltexpertin Lili Fuhr, könnte die Ökonomisierung der Natur dazu führen, dass die letzten Almenden verschwinden. Bodenflächen oder Wälder also, die von Kleinbauern oder indigenen Gemeinschaften gemeinsam genutzt werden. Wenn es da kein Privateigentum an diesem Land oder dem Wald gibt, dann muss das ja erstmal umorganisiert werden, bevor man darauf dann Zertifikate schaffen kann. Da kommt natürlich wahnsinnig viele Consultancies, Beratungsfirmen, Beratungspersonen, Menschen rein, die erstmal das ganze Konstrukt schaffen müssen, damit solche Zertifikate erzeugt werden können. Und das sorgt für ziemlich viel Konflikt auch. Also da gibt es Vertreibungen von Land, da gibt es am Ende dann relativ wenig ökonomische Benefits für die, die davon eigentlich profitieren sollen, denen angeblich der Wald gehört, ne? Sondern da bleibt ziemlich viel von diesem Geld bei den ganzen Consultancies und Zwischenhändlern hängen. Was also ist uns Natur wert? Muss man sie und ihre Schätze privaten Unternehmen und dem Markt überlassen, um sie zu retten? Darf man sie verkaufen, um Schulden zu tilgen oder in der Hoffnung auf eine bessere Versorgung der Allgemeinheit? In Berlin jedenfalls, sagt Ulrike Fink von Wiesenau, ist das Projekt Teilprivatisierung gescheitert. Bei Volksentscheiden hat sich ein großer Teil der Bürger für eine Rekommunalisierung ausgesprochen. Doch da war es fast schon zu spät, denn die Verträge aus den 90ern hatten eine Laufzeit von 30 Jahren. Alle Stadtkämmerer seien gewarnt. Es ist ein Teufelszeug um die Private-Public-Partnership-Verträge. Die Verträge sind so konstruiert und von internationalen Kanzleien entworfen, dass sie absolut wasserdicht sind. Das haben wir später gemerkt als Berliner Wassertisch, als wir diese Verträge anfechten wollten. Es ist nahezu nicht möglich. Mittlerweile ist auch der Berliner Senat auf der Seite des Berliner Wassertischs. Nach jahrelangem Kampf und zähen Verhandlungen konnte er sich schließlich mit dem letzten privaten Anteilseigner auf einen Rückkauf einigen. Ein gigantischer Erfolg für Ulrike Fink von Wiesenau. Doch zum Feiern bleibt kaum Zeit. Der Berliner Wassertisch unterstützt heute weltweit Gemeinden und Organisationen, die sich gegen Privatisierungen wehren. Und da, sagt Fink von Wiesenau, gibt es leider immens viel zu tun. Sie hörten: Wem gehört die Natur? Die Privatisierung von Ressourcen, von Christoph Gurk. Es sprach Friedrich Schloffer. Technik Cordula Van Schura und Ulrike Schwarz. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.